Marschall Kim Jong-un schickte am 21. April ein Gratulationstelegramm an 15 Angehörige der Brigade vom Helden Ko Kyong-chan der Gruppe 5. April des Bergwerkes Kumgol vom Vereinigten Erzbergwerk Kumdok, die zum Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung ihren Jahresvolkswirtschaftsplan vorfristig erfüllten. Kim Jong-un würdigte die Brigade hoch, die einen neuen Mythos des Malima-Zeitalters schuf, und stattete auch den Frauen der Bergarbeiter und Funktionärinnen des Bergwerkes, die die Bergarbeiter bei der Erfüllung des Jahresplans aktiv geholfen hatten, seinen Dank ab. Im Telegramm betonte Kim Jong-un, die Bergarbeiter der Brigade vom Helden Ko Kyong-chan sollen mit größerem Elan an der Spitze des gesamtnationalen Generalangriffs zum Landestreffen der Malima Schritt machen und ununterbrochen vorwärts stürmen. Alle Gruppen und Brigaden des Bergwerkes Kumgol sollen der Brigade in ihren Erfahrungen nacheifern und durch die Flammen der kollektiven neuerer Taten die Traditionen der Loyalität der Bergarbeiter von Kumdok weiter glorifizieren. Im Gratulationstelegramm gab Kim Jong-un seiner Erwartung Ausdruck, dass die Kumpel der Brigade vom Helden Ko Kyong-chan, der Gruppe 5. April und alle Arbeiter des Bergwerkes Kumgol im Vereinigten Erzbergwerk Kumdok den Massenheroismus vollauf bekunden und die Malima-Bannerträger und Schrittmacher werden.